Kundgabe 561. Empfangen durch Bertha Dudde am 29.08.1938. Versuche der Welt gegen den Glauben. Geistiges Schauen. Voraussage. So beweise deinen Willen, indem du offen bekennst, ein Vertreter meines Namens auf Erden zu sein. Und so will ich dich führen durch alles Ungemach hindurch, denn das Elend der Welt ist unsagbar groß. Und um die wenigen zu retten, die meinen Namen anerkennen wollen, sende ich meine Diener und Boten aus. Und so ihrer recht viele sind, wird auch die Ernte groß sein auf Erden. In der Zurechtweisung dieser meiner Diener auf Erden erkennet ihr auch meine Liebe zu diesen. Immer wenn sie wankend zu werden drohen, belebe ich ihren Geist und fördere so fortgesetzt ihre Tätigkeit. Denn nichts ist dem Geist unzuträglicher als ein müdes Versinken in Trägheit. So wolle auch du ein treuer Diener deines Herrn sein und vor nichts zurückschrecken. Dann wird auch deine Kraft wachsen und dich fähig machen, unglaublich Scheinendes zu leisten. Die Welt versucht immer und immer wieder in den Staub zu treten, alle meine Lehren, und immer mehr Anhänger findet sie unter den Menschen, weil selbige gar sehr weit entfernt sind vom wahren Glauben. Vom Glauben an ihren Erlöser und an die Liebe und Allmacht eines ewigen Gottes. Es ist ihnen dies alles ein Nichts geworden, eine Sage, fern von aller Wahrscheinlichkeit. Und so auch beurteilen sie das Erlösungswerk nur mehr als Legende und erkennen nicht den furchtbaren Mangel und Rückstand, der aus solchem glaubenslosen Urteil spricht. Welchen Wert hat ihr Leben und welchem leidensvollen Jenseits gehen diese Menschen entgegen? Und ich sehe dieses Leid und möchte sie davor bewahren. Darum brauche ich willige Arbeiter in meinem Weinberg. Ich brauche Diener auf Erden, die meine Saat aussäen sollen, auf dass sie aufgehe, ehe es zu spät ist. Ich habe diese meine Kinder erwählt, auf dass sie den Menschen das Heil bringen sollen und nichts versäumen, um Seelen zu erretten aus großer Not. Und das Welttreiben ist die größte Gefahr für diese meine Beauftragten. Sie sollen ganz mir angehören und nur meinen Willen ausführen und sich völlig trennen von der Welt. Nur so können sie in meinem Namen wirken und mein Wort vernehmen in ihrem Herzen. Des Gedankens Schnelle trägt deine Seele zu mir, so du in innigem Gebet dich mir zuwendest. Jeder gute Vorsatz trägt seine Frucht, und jede Lehre findet in deinem Herzen Widerhall. In der gleichen Weise sollen alle meine Jünger auf Erden von mir gestärkt werden, und meine Worte werden nie an Wirkung verlieren, so sie nur im Herzen vernommen werden. Denn was nur zu den Ohren dringt, geht wie ein leerer Schall an ihnen vorüber. Was jedoch einmal im Herzen Wurzel gefasst hat, wird alles überdauern und stets und ständig Kraft zufließen lassen denen, die gläubig dieses Wort vernehmen. Darum höre. Siehe, dein Herz sagt dir gar gewaltig, dass ich in der Nähe bin, und stürmisch jubelt es mir zu. So du es nun in dir tönen hörest, bin ich ganz in dir eingezogen und will alle Zeit wirken in dir und durch dich. So pflege dieses dein Herz ständig und halte es bereit zur Aufnahme deines Herrn und Heilands und wisse, dass meine Liebe alles umfasset, was nur zu mir verlangt. In der Herzkammer ist das verborgen, was mein ist, der Gottesfunke der Liebe. Und diese erwecke zu hellster Flamme, dann wirst du lebendig werden im tiefsten Sinn des Wortes. Du wirst leben nur für mich und die Liebe zu mir, und es wird nichts und niemand mehr Zugang haben zu deinem Herzen außer mir. Und so will ich dir denn geben, was dir verheißen ward, und ein neues Leben wird sich dir erschließen. In klarster Helligkeit wirst du schauen, mein Reich, inmitten der geistigen Welt. Du wirst vernehmen die Stimme der Geister und wirst durch sie belehrt werden, in dir zuträglicher Weise. Solches wird aber erst dann geschehen, wenn die Zeit der Blüte vorüber ist, wenn sich der Körper völlig gewandelt hat und keiner irdischen Versuchung mehr ausgesetzt ist. Diese weise Voraussicht muss walten, um dir anderes zu ersparen, das dir unzuträglich sein könnte. In der folgenden Nacht erkennst du die Aufgabe, die dir gesetzt ist. Lasse mir deine Seele und gib sie mir ganz zu eigen. Umso mehr kann ich dich beschützen und ganz zu meinem Werkzeug machen. Denn nun wiederholen sich alle Ereignisse meines Wandelns auf Erden. Es werden verfolgt werden alle, die meinen Namen schützen wollen. Es wird gefangen genommen, der die reine Lehre meiner Liebe vertritt. Und es werden leiden sollen, die in mir den Erlöser bekennen. Doch fürchtet euch nicht. Es geschieht euch kein Leid, solange ihr mich als euren Herrn anerkennet. Solches ist der Welt schon zuvor kundgegeben worden, dass nichts meine Macht erschüttern kann und dass mein Wille überall dort eingreift, wo man wieder die meinen zu Felde zieht. Ihr streitet für mich, euren Herrn, und werdet niemals besiegt werden können, da ich ja an eurer Spitze in den Kampf ziehe und wohl weiß, wessen der Sieg ist. Nun, so nehmet alles auf euch und vertrauet mir, eurem Herrn und Heiland, und ihr werdet stark sein. Auch allein bin ich doch immer und ewig bei euch. An diesem Wort halte fest, wenn die Gefahr an dich heranzutreten scheint. Du bist nie allein, sondern immer behütet von deinem Heiland, der dich liebt und dem du dich ganz und für immer hingeben sollst, um für ihn zu wirken und erretten zu helfen unzählige Seelen aus der Not, aus geistiger Nacht, sie ins helle Tageslicht zu führen. Amen.